die Fragen, was ich später mal werden will. Doch dazu konnte ich nichts sagen, also will ich ganz einfach still. Politik, Richter oder Lehrer, woher schlug man mir das vor? Doch da das alles nichts für mich war, nahm ich mir nur eines vor. Leg mich ab! Nicht oft sehen, weil ich öfters eine Auszeit nahm. Mein Chef schien